sein mit all den ungeklärten Fragen. Was haben wir denn beide falsch gemacht? Und dennoch mag ich keine Menschen sehen. Das Glück von anderen tut mir noch weh. Warum sind wir nicht früher aufgewacht? Wir waren wie verwöhnte Kinder. Jeder dachte immer nur an sich. Rücksicht. Keiner hat das Wort gekannt. Und Nachsicht, die keiner bei dem anderen fand. Und Vorsicht, dass nie zerbricht, was uns verband. Dass jeder seine Fehler hat und Weitsicht. Das Leben findet nicht nur heute statt. Und Vorsicht, dass man den anderen nicht zerbricht. Waren wir wirklich nur vor Liebe blind? Oder einfach zu bequem? Haben wir denn nicht gemerkt, was uns noch fehlt? Vielleicht ging alles für uns viel zu schnell. Verband uns wirklich nur die Nacht. Wussten wir nicht, dass der Tag genauso zählt? Fehlte uns die Kraft, uns zu vertrauen? War es Angst vor ehrlichem Gefühl? Rücksicht. Keiner hat das Wort gekannt. Und Nachsicht, die keiner bei dem anderen fand. Und Vorsicht, dass nie zerbricht, was uns verband. Dass jeder seine Fehler hat und Weitsicht. Das Leben findet nicht nur heute statt. Und Vorsicht, dass man den anderen nicht zerbricht.